zur Teilnahme am Internationalen Juristischen Forum in Vladivostok, Russland, startete eine Delegation des Zentralen Gerichts der DVK unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Lee Myung-nam am 30. September mit einer Maschine von Pyongyang.